إذا بارك الله فيكم. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها كذلك قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم كان دائما يصلي هاتين الركعتين قبل الفجر. والتعاهد أي المحافظة على هاتين الركعتين، وأجر ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني وكأنه أريد بالدنيا الأرض وما فيها، وهذا ترغيب بفعلها. وركعتي الفجر وركعتي الفجر عفوا ليست بواجبة بواجبتين، وإنما بارك الله فيكم هي للاستحباب، وفي تركها تفويت لهذا، وفي تركها تفويت لهذا الأجر العظيم الذي يناله الإنسان. بارك الله فيكم. حديث 332 عائشة رضي الله عليها sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat niemals vier Rak'a vor Dhuhr vor Mittaggebet verlassen und hat auch zwei Rak'a vor Frühgebet nicht verlassen. Al-Ghadat هي صلاة الصبح أصلا. Das Hadith bei Bukhari. Und auch bei von Aisha überliefert, sie hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat kein zusätzliches oder kein freiwilliges Gebet so versucht zu beten und er hat sich darum gekümmert, wie die zwei Rak'a vor dem Frühgebet. Das auch bei Bukhari Muslim. Und bei Muslim die beiden Rak'a von Fajr, die zusätzliche Gebete vor morgens Gebet, sind besser als das diesseitige Leben und was drin ist. Als das irdische Leben und was drin ist oder was dazu gehört. Barakallahu fikum, Hadith Aisha, sie hat gesagt, vier Rak'a vor Zuhr-Gebet und Hadith ibn Umar zwei Rak'a. Sind diese Hadithe sozusagen jetzt gegeneinander? Nein. Aisha hat das erzählt, was sie gesehen hat, und Ibn Umar hat das erzählt, was sie gesehen hat. Es könnte sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam vier gebetet hat, aber Ibn Umar hat nur zwei davon gesehen. Und es könnte sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam einmal zwei gebetet hat, einmal vier gebetet hat vor Zuhr-Gebet. Und es kann sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die vier Rak'a vor Mittaggebet, vor dem Pflichtgebet, der hat diese vier Rak'a mit einem Taslim gemacht. Das wird die vier Rak'a durch. Nicht zwei, Salamu alaikum, Salamu alaikum, und dann zwei, Salamu alaikum, Salamu alaikum, sondern der hat die vier Rak'a durch. Gibt es dafür Beweis? Ja. Der Beweis ist bei Abu Dawud und Tirmidhi und Ibn Majah und Ibn Khuzaima. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, vier Rak'a vor dem Mittaggebet ohne Taslim, für diese vier Rak'a werden Himmels geöffnet. Das bedeutet, die werden angenommen, diese vier Rak'a. Das heißt, du kannst auch vier Rak'a vor dem Mittaggebet zusammen beten, ohne in der Mitte Assalamu alaikum zu sagen, noch zwei Rak'a zu anzufangen. Und es kann sein auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vier und zwei gebetet hat. Das wird vier Rak'a und zwei. Alles ist möglich in diesem Zusammenhang, aber allgemein barakallahu fikum, du kannst, wenn du willst, zwei beten, du kannst auch vier beten vor dem Mittaggebet. Bezüglich mal die zwei Rak'a vor dem Frühgebet, das wird Fajr-Gebet, Sunnah von Fajr oder Sunnah von Subh. Diese barakallahu fikum zwei Rak'a der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer gebetet und er hat das gepflegt, dass er immer das betet, auch auf der Reise. Und deshalb sagte Aisha, die hat es immer gemacht. Das heißt, von zusätzlichen Gebeten hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich darum gekümmert, dass er immer diese zwei Rak'a vor dem Frühgebet betet. Und der Ajr, der Lohn für diese zwei Rak'a ist, dass diese zwei Rak'a besser als das ganze, die ganze Erde ist, Und was auf dieser Erde ist, von Möbeln, von Begierden, von Sachen, von, das ist besser als alles, besser als Geld und so weiter, wenn man diese zwei Raka'a betet. Und nicht vergessen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese zwei Raka'a schnell gebetet. Er hat nicht lang gemacht, sondern ganz normal. Aisha hat gesagt, hat ihr Fatiha gelesen oder nicht? الحديث الثالث والثلاثين بعد الثلاثمائة وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت انتبه إلى هذا الحديث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى له بهن أو بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوعا أي من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا بني له بهن بيت في الجنة وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار وكل هذه الروايات صحيحة كل هذه الروايات صحيحة أم حبيبة رضي الله عليها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته أي في اليوم والليلة بني له بهن تطوعا بني له بهن بيت في الجنة هذا مجمل يعني قالوا مجمل تفصيل هو عند الترمذي قال 4 قبل الظهر كما حديث عائشة وركعتين بعدها كما حديث ابن عمر وركعتين بعد المغرب في رواية ابن عمر في البيت وركعتين بعد العشاء في رواية ابن عمر في البيت وركعتين قبل صلاة الفجر واتفق على ذلك ابن عمر وعائشة ورواية أم حبيبة رضي الله عليها وكذلك من حافظ على 4 قبل الظهر وأربع بعدها يحتمل أنها غير الركعتين المذكورتين سابقا ويحتمل أن المراد 4 منها الركعتان الذي مر ذكرهما حرم الله على النار منعه عن دخولها كما يمنع الشيء المحرم ممن حرم عليه إذن بارك الله فيكم إذن 12 ركعة الجزاء لتلك الركعات هو الجنة وبيت في الجنة فمن أراد بيت في الجنة فليحافظ على هذه 2 ركعة قبل صلاة الصبح 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء إذا استطاع يصلي طبعا هنا قد يسأل سائل ويقول طيب نحن نرى أن الناس يصلوا السنة في المسجد شوف يا أخي صلوات النوافل السنة فيها أن تصلى في البيت فإذا ما كان عندك وقت لصلاتها في البيت لا بأس أن تصليها في المسجد لا بأس أن تصلي أما إذا عندك وقت صلي طب واحد يقول والله يا أخي أنا أتكاسل إذا ما صليت في المسجد أتكاسل معناه تصليها في المسجد ولكن أجرها أكبر في بيتك الأجر أكبر في بيتك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر ليش؟ المقابر ما يصلى فيها والمعنى هنا ليس صلاة الفرض صلاة الفرض تصلى في المسجد إنما صلاة السنة تصلى في البيوت كما في هذه الأحاديث التي مرت بها بارك الله فيكم حديث 333 von Umm Habiba, Umm al-Mu'minin. Das wird die Mutter von Gläubigen. Umm Habiba, die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, gehört. Er sagte, wer zwölf Rak'a am Tag und Nacht betet, wird für diese Person ein Haus, wenn eine Person 12 Rak'a am Tag und in der Nacht betet, wird diese Person ein Haus im Paradies gebaut. Oder wird diese Person ein Haus im Paradies bekommen. Und es gibt, das ist bei Muslimen. Es gibt dann in einer anderen Überlieferung zusätzlich oder freiwillig, wer 12 Raka'a am Tag und in der Nacht freiwillig gebetet hat, wird für diese ein Haus im Paradies gebaut. Und bei At-Tirmidhi, das gleiche Hadith, und dann hat er zusätzlich dann auch weiter überliefert, 4 Raka'a vor Al-Dhuhr, 4 Raka'a vor Al-Dhuhr, vor Mittaggebet. Und 2 Raka'a danach, Nachmittaggebet. 2 Raka'a nach Maghrib-Gebet und 2 Raka'a nach Isha-Gebet. Und 2 Raka'a vor dem Morgensgebet, vor Fajr. 2 Raka'a vor dem Fajr-Pflichtgebet. Und auch noch eine Überlieferung, wer 4 Raka'a, wer immer pflegt, 4 Raka'a vor dem Mittaggebet zu beten und 4 Raka'a nach dem Mittaggebet betet, wird Allah die Hölle ihm verbieten. Das bedeutet, diese Person kommt nicht in die Hölle. Also das heißt nicht, dass diese Person kommt nicht ewig in die Hölle. Wer diese 4 Raka'a vor Dhuhr-Gebet und 4 Raka'a nach dem Dhuhr-Gebet betet. Und hier ist Barakallahu fikum, wir haben schon 2, 3 Hadithe von Aisha, von Ibn Umar erzählt. Es gibt einmal, Ibn Umar sagte 10 Raka'a, einmal Aisha sagt 4 vor Dhuhr, Ibn Umar sagte 2. Und jetzt Hadith von Habiba. Das heißt, aus dem Ganzen kann man jetzt, kann man einen Blick, kann man sich einen Blick verschaffen, indem man sagt, Barakallahu fikum, man betet so, 2 Raka'a vor dem Frühgebet, 4 Raka'a vor Dhuhr, 2 Raka'a nach dem Dhuhr, 2 nach Maghrib, 2 nach Isha, die sind 12. Wer das macht, bekommt ein Haus im Paradies. Da kannst du auch 10 machen, wenn du willst. Weil der Prophet das manchmal gemacht hat. Und du kannst auch mehr machen, indem du 4 Raka'a nach dem Dhuhr-Gebet auch betest, weil das auch da ist. Und normalerweise betest du zu Hause. Betest du zu Hause. Weil die Sunna-Gebete werden zu Hause gebetet. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, macht eure Häuser nicht zu Grabfeldern. Weil am Grabfeld du darfst nicht beten. Und deshalb, man betet die zusätzlichen, die freiwilligen Gebete zu Hause, aber die Pflichtgebete in der Moschee. Jetzt aber die Frage ist, was machen wir mit einer Person, kommt und sagt, ja, wenn ich zu Hause bete, dann werde ich faul. Dann werde ich die zusätzlichen Gebete nicht beten. Ich werde die freiwilligen Gebete nicht mehr beten. Kann ich das in der Moschee beten? Ja, du kannst das in der Moschee auch beten. Was ist besser? Was ist besser? Besser ist, zu Hause zu beten, die zusätzlichen Gebete. Und Pflicht ist, die Gebete in der Moschee zu verrichten. Die Pflichtgebete. Aber wenn man sagt, die zusätzlichen Gebete kann ich zu Hause nicht, vielleicht werde ich faul, dann betest du auch hier, in der Moschee. Ist kein Problem. Aber willst du mehr Lohn? Dann zu Hause. Zusätzliche Gebete. Und du machst eine Sünde, wenn du die Gebete, die Pflichtgebete nicht in der Moschee betest, in Jama'a. Weil Gemeinschaftsgebet Pflicht ist. Ein Mann für einen Muslim. Auch für die Frauen, die beten zu Hause. So kommen wir zu Ende, inshallah, des Unterrichtes. Wir haben so einen Zwischenfall, deshalb haben wir Barakallahu fikum. Ich wollte das letzte Hadith. طيب ننتهي بهذا الحديث 334 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه وهو في صحيح الترمذي أي الذي يريد الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى يصلي 4 قبل صلاة العصر. Barakallahu fikum, das letzte Hadith für heute, 334, Ibn Umar radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala sein Erbarmen demjenigen geben, der 4 Raka'a vor dem Asr-Gebet, vor dem Nachmittag-Gebet gebetet hat. Das Hadith ist bei Ahmed, Abu Dawud und At-Tirmidhi. Das bedeutet, du kannst vor Al-Asr 4 Raka'a beten, wenn Adhan gemacht wird. Und du wartest auf das Gebet, du kannst dann 4 Raka'a beten. Oder wenn die Asr-Zeit eingetroffen ist, dann kannst du 4 Raka'a für Allah subhanahu wa ta'ala beten. Der Lohn dafür ist, Erbarmen von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Man kann auch 2 Raka'a beten vor Asr, vor dem Pflichtgebet. Weil zwischen Adhan und Iqama, du kannst immer 2 Gebete, 2 Raka'a beten. لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. Zwischen je 2 Adhan gibt es ein Gebet. Und zwischen Adhanin bedeutet hier zwischen und Iqama. Da kannst du 2 Raka'a für Allah subhanahu wa ta'ala beten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallim kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wenn unsere Brüder und Schwestern noch Fragen haben zum Unterricht, die können das an die Admin schicken. Zum Unterricht, was wir heute gemacht haben, die können das an die Admin schicken. Und inshallah in 20 Minuten beantworte ich ein paar Fragen. Vor um 12 kommen wir zu Ende. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nur mit so einem Thema. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Die erste Frage. Ich beantworte nur Fragen zum Thema, weil wir 17 Minuten nur haben. Wenn wir andere Fragen dann haben, dann barakallahu fikum, sollte man warten. Die 4 Raka'a, die vor dem Höllenfeuer bewahren, beziehungsweise einer nicht für immer darin verweilt, waren die vor dem Zuhr-Gebet oder dem Al-Asr-Gebet? Die waren vor Al-Asr-Gebet. Wenn die Zeit aber eingetroffen ist, pass auf. Wenn die Zeit eingetroffen ist, dann kannst du diese 4 Raka'a beten. Vor Al-Asr sind das. Vor Al-Asr. Wallahu ta'ala ala ala. طيب. Keine Fragen mehr annehmen. Keine Fragen mehr annehmen. Ja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wenn ich während der Arbeit bete, so ist auch unter diesen Umständen erwünscht, die 12 Raka'a täglich zu beten. Wenn du das schaffst, natürlich. Wenn du das schaffst, natürlich. Aber wenn du das nicht schaffst, dann diese 12 Raka'a, die sind zusätzlich. Die sind freiwillig. Die sind freiwillig. Barakallahu fikum. Nächste Frage, damit. Wenn Zuhr-Gebet um 13 oder wenn Zuhr-Zeit um 13.30 Uhr ist und nach dem Plan schon Zuhr ist, kann man dann noch die 4 Sunna beten oder nicht mehr? Wenn Zuhr-Gebet 13.30 Uhr anfängt. Wenn Zuhr-Gebet 13.30 Uhr anfängt, dann kannst du beten. Angenommen bis 15 Uhr. Dann zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr musst du das Gebet verrichtet haben. Und die Sunna-Gebete verrichtest du, die 4 vor dem Gebet ab 13.30 Uhr und die 4 nach dem Gebet oder die 2, die danach kommen, dann kannst du nach dem Pflichtgebet verrichten. Die Sache ist klar. Kann ich auch die 2 Sunna-Gebete vor Fajr auch zu Hause beten, wenn auch die Moschee weit ist, dass ich dann Adhan von der Moschee nicht hören kann? Du brauchst Adhan nicht hören von der Moschee, wenn du die Sunna-Gebete betest. Sünnergebete betet man, wenn die Zeit eingetroffen ist. Das bedeutet, wenn jetzt Frühgebet bei dir angenommen 3:15 ist, dann ab 3:15 kannst du Sünne von Fajr beten. Du kannst die 2 Raka'a beten. Leider bin ich zu spät zum Unterricht gekommen, weiß nicht, ob ihr das schon besprochen habt. Falle zu meiner Frage, wie betet man die letzte Raka'a von Salat al-Witr? Da betet man ganz normal. Und da kannst du betest ganz normal. Aber nach dem Ruku', nach dem Verbeugen oder vor, dann kannst du deine Hände heben und es gibt ein Bittgebet, was man sagt. Entweder vor Ruku' oder danach. Im letzten Raka'a. Und dann machst du ganz normal weiter. Wir haben oft Besuch und während der Besuch wenn der Besuch da ist, fehlt die Zeit für ein bestimmtes Gebet. So ist es besser, die Nafila-Gebete auszulassen, weil sonst der Besuch alleine da ist und ich als Gastgeber weg bin. Oder ist es dann auch besser, die Nafila-Gebete, also die 12 Raka'a zu beten? Wenn auch du Besuch hast, da kannst du die Gebete verrichten. Weil der Besuch, der kann sitzen, du sagst, ich muss beten. Oder ich soll beten. Und dann betest du. Oder nimmst du deinen Besuch mit in die Moschee. Ja, ich meine, die Sache ist klar, da kannst du eine Lösung finden. Die Sache braucht hier nicht ein Fetua. Das brauchst nicht jetzt eine große Sache. Ich weiß, dass das hier schon oft besprochen wurde, doch habe ich nie wirklich verstanden. Es gibt ja Hadithe, die berichten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Fajr und nach Asr gebeten hat, obwohl dies auch ausdrücklich verboten wurde. Können Sie mir das bitte nochmal erklären hier? Es gibt ein Verbot, dass man nach dem Pflichtgebet, Frühgebet, nach dem Frühgebet nicht betet und es gibt auch Verbot, dass man nach Asr nicht betet. Aber nach Asr ist klar, das bedeutet, wenn die Sonne sozusagen schon gelb geworden ist, das wird, wenn die Sonne vor Maghrib ist. Wenn das vor Sonnenuntergang ist, dann sollte man nicht beten. Und nach Fajr-Gebet betet man, oder nach dem Pflichtgebet von morgen, betet man nicht, außer dass man ein Grund dafür hat, wie zum Beispiel Begrüßung der Moschee oder wenn man Istikhara machen will und sowas. Und das gilt auch für nach Asr. Das ist Wallahu ta'ala alam. Das bedeutet, es gibt, das ist unerwünscht, dass man einfach freiwilliges Gebet in diesen Zeiten betet. Aber wenn man einen Grund für das Gebet hat, dann ist es kein Problem. Wenn du das verstanden hast, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay, wir haben noch ein paar Fragen. Die Strecke bis zur Moschee beträgt 30 Minuten. Mit Haus von zu Hause. Wallah, ich weiß nicht, ich meine, wie ihr die Fragen schreibt. Die Strecke bis zur Moschee beträgt 30 Minuten mit Haus von zu Hause. Mit Auto vielleicht. Bin ich trotzdem verpflichtet, in die Moschee zu beten? Mit Auto? Ja, mit Auto. Okay. Ja, ich meine, die Sache ist so, wenn du Auto hast und wenn du Zeit hast, wenn du Auto hast und wenn du Zeit hast, dann sollst du das tun. Sollst du das tun. Aber wenn du kein Auto hast und das ist sehr weit und wirklich du brauchst sehr viel dafür, dann versuch mal in einer anderen Moschee zu beten, was näher ist. Und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du auch zu Hause beten. Wallahu ta'ala. Meine Frage, ich stimmt das, dass das Isha. Meine Frage, stimmt das, dass das Isha-Gebet nur bis zur Mitte der Nacht gültig ist? Nicht so. Stimmt es, dass das Isha-Gebet nur bis Mitternacht verrichtet werden muss? Ja. Weil die Zeit von Isha anfängt, wenn die Rötung, wenn die Sonne, wenn die Rötung weg ist und das endet bis Mitternacht, aber islamische Mitternacht. Islamische Mitternacht. Was bedeutet islamische Mitternacht? Das heißt, bei dir, du sollst bei dir gucken, wann ist Maghrib-Gebet? Maghrib. Das wird Sonnenuntergang. Und Fajr. Dämmerung. Morgendämmerung. Von Maghrib bis Fajr, wie viele Stunden sind da? Angenommen, wir machen ein Beispiel. Maghrib ist bei dir 21 Uhr. 21 Uhr. Und Fajr ist bei dir 3 Uhr. Wie viele Stunden sind das dazwischen? Durch 2 sind 3. Plus 21 Uhr, die sind 12. Das bedeutet Mitternacht ist 12 Uhr. Aber wir machen jetzt ein anderes Beispiel zum Beispiel. Wir machen Maghrib bei dir 10. 10, das wird 22 Uhr. Und Fajr, wir machen Fajr wie viel? 3 Uhr. Ja? Von 22 bis 3, wie viel sind das? Wie viele Stunden? 5 durch 2? Durch 2, 2,5, okay. 2 Stunden 30 Minuten. Okay, 22 das wird 0:30 Uhr ist Mitternacht. Und so rechnest du allgemein. Ja? So rechnest du in diesem Zusammenhang allgemein. Das Hadith ist klar. Der Prophet Muhammad sallam sagte: وصلاة العشاء ووقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط. Das bedeutet, und die Zeit von Isha ist bis Mitternacht. So ist das von unserem Propheten Muhammad sallam. Und die Gelehrten, die gesagt haben, ja, aber das kann bis Fajr sein und sowas, die haben keinen Beweis. Die haben keinen Beweis. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا und wie ich schon gesagt habe diese Fragen sind genug wir haben alle Fragen die ich bekommen habe habe ich beantwortet dann bis morgen بإذنه تعالى بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا doch alle habe ich okay dann treffen wir uns morgen بإذنه تعالى zum Koranunterricht ja Morgen treffen wir uns zum Koranunterricht und dann nach dem Koranunterricht machen wir Al-Jawab Al-Kafi von Ibn Al-Qayyim, Rahimahullah Ta'ala, Bidni Ta'ala. Abend, das bedeutet, ab 22 Uhr fangen wir mit dem Unterricht an. Wir machen eine halbe Stunde oder 40 Minuten Koran und dann machen wir auch noch 20, 30 Minuten Al-Jawab Al-Kafi von Ibn Al-Qayyim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salli Allahumma ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ein paar Minuten machen wir. Inshallah den Raum zu. Assalamu alaikum.